Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Default. Sputnik Heimspiel. Turn the bass down. Dein DJ on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Default. Thank you. Sputnik Heimspiel. Thank you. Dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Default. Turn it around. SZ auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. We'll be right back.

Wochenende dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Default. Heimspiel. Z gehört? Gehört. Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel.